Hier ist Moskau. Das Sowjetvolk nimmt Abschied von seinem großen Führer und Lehrer, dem geliebten Stalin. In diesem Augenblick, es ist wenige Minuten vor 12 Uhr Moskauer Zeit, treffen sich die Gedanken von Millionen hier auf dem Roten Platz. Hier an der Kremlmauer vor dem Lenin-Mausoleum, das auch die letzte Ruhestätte Stalins sein wird. Руководители партии и правительства спускаются с трибуны мавзолея. Поднимают гроб. Die Führer der Partei und der Regierung gehen von der Tribüne des Mausoleums herunter, heben den Sarg auf. Langsam tragen sie ihn in das Mausoleum hinein. Виссарионовича Сталина устанавливается в мавзолее рядом с саркофагом Владимира Ильича Ленина. Der Sarg mit den sterblichen Überresten Josef Виссарионович Сталинс wird im Mausoleum niedergesetzt. Unmittelbar neben dem Sarkophag von Wladimir Iljitsch Lenin. руководители партии и правительства возвратились на трибуну Мавзолея. Вместе с ними поднялись маршалы и генералы советской армии. Die Führer der Partei und der Regierung sind auf die Tribüne zurückgekehrt. Zusammen mit ihnen die Marschälle und Generäle der Sowjetarmee. Гарнизона, принимавшие участие в похоронной процессии, церемониальным маршем проходит мимо мавзолея, где покоятся Ленин и Сталин, отдавая последнюю почесть Иосифу Виссарионовичу Сталину. Jetzt marschieren die Einheiten der Moskauer Garnison, die an der Beisetzung teilgenommen haben, am Mausoleum vorbei, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Josif Vissarionovic Stalin.